ebenso die Frauen, untertan ihren Männer. Damit, wenn welche dem Worte nicht glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, euren in Furcht keuschen Wandel wahrnehmend. Ihr Schmuck sei nicht der äußerliche mit Haarflechten, Anlegen goldenen Geschmeides, Kleider anziehen, sondern der verborgene Mensch des Herzens mit dem unvergänglichen Wesen des sanften und stillen Geistes, der vor Gott kostbar ist. Denn so schmückten sich einst auch die heiligen Frauen, die auf Gott hofften, untertan ihren Männern, wie Sarah dem Abraham gehorchte, da sie ihn Herr nannte, ihre Kinder seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und keinen Schrecken fürchtet. Die Männer ebenso, einsichtsvoll die Ehe führend, dem weiblichen als dem schwächeren Gefäß Rücksicht zollend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht gestört werden. Endlich aber seid alle eines Sinnes, in Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig und demütig, nicht Böses vergeltend mit Bösem und Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnend, denn dazu seid ihr berufen, damit ihr Segen ererbet. Denn wer Freude am Leben haben und gute Tage sehen will, der soll seine Zunge wahren vor dem Bösen und seine Lippen vor Trug reden, er lasse ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und trachte ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind bei den Gerechten, und seine Ohren bei ihren Bitten, das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, die Böses tun. Und wer wird euch schädigen, wenn ihr Eiferer für das Gute werdet? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, selig seid ihr, lasset euch nicht von der Furcht vor ihnen einnehmen, noch beunruhigen. Den Herrn, den Christus heiligt in euren Herzen, allezeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die bei euch zu Hause ist, aber mit Sanftmut und Furcht, im Besitze eines guten Gewissens, damit, wo ihr verleumdet werdet, beschämt werden, die euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, mit Gutes tun, wenn es Gottes Wille wäre, zu leiden, als mit Böses tun. Ist ja auch Christus einmal gestorben, um der Sünden willen, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleische, lebendig gemacht nach dem Geist, worin er auch hinging und verkündigte den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam gewesen, als die Langmut Gottes zuwartete, in den Tagen Noahs, da der Kasten hergestellt wurde, in welchen wenige nämlich 8 Seelen gerettet wurden durch Wasser, wovon das Widerbild die Taufe auch euch jetzt errettet, nicht als Abtun des Schmutzes am Fleisch, sondern als Gottes Anrufen mit gutem Gewissen durch die Auferstehung Jesus Christus, der da ist zur Rechten Gottes hingegangen in den Himmel, da ihm Engel untertan wurden und Mächte und Gewalten,